Verträumte Tage aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Verträumte Tage. Tage, die ich voll verträumte. O, du von Erinnerung, zart beschwingte, sanft umsäumte, Schar der frühen Dämmerung. Warum schwebt ihr wieder gleitend, nahe an mein Leben hin, meine Stunden neu verleitend, wolkig mit euch hinzuziehen? Ist denn wirklich Traum das Leben, Sinnen süßer als das Schauen? Soll ich wieder mich dem Schweben eurer Schwingen anvertrauen? Dunkel, sich zu Bildern bauschend, kreisen mich die Träume ein, blind betörend, süß berauschend, lockt ihr dämmernd nahe sein. Und ich fühle, ein Ermatten macht mich ihrem Mahnen schwach, willenlos, ein dumpfer Schatten irrt mein Tag den Träumen nach. Ende von Verträumte Tage.